doppelt bescheuert. Nachdem die Kassiererin an der Supermarktkasse mein Sammelsurium an Süßigkeiten, Fertigpizzen und Kosmetikprodukten eingescannt hat, sagt sie, und dann 19 Euro glatt. Verstehe, sage ich und reiche ihr einen 100-Euro-Schein. Das reicht aber nicht, sagt sie. Doch, doch, sage ich, die Mehrwertsteuer zahle ich nämlich nicht, denn das wäre ja doppelt besteuert. Was? Na, sehen Sie, auf das Geld, das ich Ihnen gebe, habe ich doch schon Einkommenssteuer bezahlt. Wenn ich jetzt zusätzlich noch Mehrwertsteuer abführen würde, dann wäre das Geld doch doppelt besteuert. Weil was ist denn das für ein Quatsch? Das ist kein Quatsch. Das habe ich so aus dem Fernsehen. Da sagen das so Leute wie der Södermagus. Doppelt besteuern wäre fies, meinen die. Deswegen wollen die auch keine Vermögens- und keine Erbschaftssteuer. Weil das angeblich doppelt besteuert wäre. Und wenn ich jetzt Mehrwertsteuer abführen würde, dann würde ich doch eben genau auch auf schon besteuertes Geld nochmal Steuern zahlen. Da weigere ich mich. Ich verrate Ihnen jetzt mal was. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich meine Zeit nicht gestohlen. Wie kommen Sie darauf, dass ich so viel Zeit hätte? Frage ich empört. Sie kommen hier mit einem Einkaufswagen voll 19% Produkte, die zufälligerweise zusammen 119 Euro glatt kosten, damit Ihre Prozentrechenpotenz nicht überfordert ist. Wie lange haben Sie denn dafür gebraucht, das auszutarieren? Das geht Sie gar nichts an, sage ich. Und dann erzählen sie mich totalen Quatsch, von wegen doppelt besteuert, das ist aber höchstens doppelt bescheuert. Erstens hängen Steuern nie am einzelnen Euro, sondern immer an unterschiedlichen steuerpflichtigen Vorgängen. Und zweitens kommt der Blödsinn, dass Geld nicht zweimal versteuert wird, eigentlich immer von Leuten, die das Geldsystem nicht für den Kreislauf, sondern für eine Einbahnstraße halten. Ha, genau so, rufe ich begeistert. Sie sind meine Frau. Jetzt wird es aber ganz seltsam. Ich meinte nicht, dass sie im gesetzlichen Sinne meine Frau, also ich meinte nur, falls sie mal bei Lanz über dieses Thema mit Söder und Magus diskutieren dürfen, das würde ich mir angucken. Ich finde ihre Einstellung nämlich gut und auch sehr eloquent vorgetragen. Und darum wollte ich sie fragen, kommt jetzt doch ein Antrag? Ich habe schon den kleinen Balk und den Kerl dazu, das reicht mir dicke, ist oft schon Zufülle. Nein, ich wollte sie einfach nur fragen, ob sie nicht Lust hätten, gegen die Zustände zu rebellieren. Bezahlen sie dann die Mehrwertsteuer? Ich zähle 19 Euro auf die Theke. Juti, sagt die Frau, ich bin dabei, aber das hatte ich auch schon der Claudi gesagt, als sie mich beim Rückbildungskurs gefragt hat. Ah, Sie sind Julia? Frage ich. Laura. Freut mich jedenfalls sehr, dass Sie mit uns rebellieren. Knorke, dann machen Sie mal Platz, weil ich muss hier neben dem Rebellieren auch noch kassieren. Jedenfalls so lange das mit dem Grundeinkommen noch auf sich warten lässt. Ja, klar, sage ich. Nur noch eine Kleinigkeit. Da ich ja vermutlich die Claudi gefragt habe, ob sie rebelliert. Wenn sie es okay, wenn ich sie auf meine Liste nehmen würde, ich habe da mit dem Känguru eine Wette und nee, Kollege, das wäre Schummeln.